Also nach dem Aufstehen ist auf jeden Fall eine der ersten Amtshandlungen den Rechner hochfahren und alles schon mal bereit machen. Also ich öffne dann schon die Seiten, damit ich dann, wenn ich vom Duschen zurückkomme, mir das alles angucken kann. Es ist kurz nach 8 Uhr. Daniel Köhler aus Berlin beginnt seinen Tag. In einer Stunde muss er in sein Büro fahren. Bis dahin das Übliche. Auf dem Bildschirm die blau-weißen Seiten von Facebook. Ah, hier ist dein Löffel. Auf dem Küchentisch neben dem Brötchenkorb und seiner Tasse Kaffee liegt ein altes Fotoalbum. Gestern hat er es rausgesucht. Darin befinden sich Kinderfotos von Köhler. Der studierte Sozialpsychologe sucht ein spezielles heraus und zückt sein Smartphone. Den dreijährigen Daniel mit rotem Pulli und frechem Blick will er seinen Freunden zeigen. Es ist eben so, sagt er, als würde meine Oma ihr Fotoalbum herumgeben, nur mache ich das halt im Internet. Das fotografiere ich jetzt und werde das mal auf Facebook stellen, um mal zu gucken, welche gehässigen Sprüche da so meine Freunde im Petto haben. 549 Menschen können, wenn sie denn wollen, seine Kindheitserinnerungen nun sehen und bewerten. So viele Freunde hat Daniel auf Facebook. Jeden Tag lädt Daniel irgendetwas auf die Plattform. Kuriose Videos, bemerkenswerte Zitate, Alltagsgeschichten. Das Foto seiner mit Farbe besprenkelten Hand von gestern wurde bis jetzt 3-mal kommentiert und 7-mal für gut befunden. Ich reduziere meine Facebook-Postings auf 5 pro Tag. Es ist manchmal ein bisschen heikel, weil ich mehr Material finde, das ich gerne teilen möchte, aber ja, 5 pro Tag ist wohl so die Schmerzgrenze meiner Freunde. Es kamen schon hier und da mal Hinweise, erzählt er weiter, dass er zu häufig etwas postet. Während er sein Brötchen mit Butter beschmiert, schaut er auf seinen Laptop. 20 Minuten sind vergangen, seit er das Foto hochgeladen hat. 2 Kommentare. Oh, also der erste ist ein O mit 30 W hinten dran. Das ist dann eher so ein Oh. Und der andere, Daniel, der schreibt Swag mit 8 mal A. Ich stelle jetzt halt mal für mich fest, so dieses Foto finden Tom und Daniel halt nett. Also klar, wenn jetzt ein Posting kein Like bekommt, denkt man sich, oh, warum denn nicht? Dennoch weiß ich, sagt er und fährt sich mit der Hand durch seine kurzen schwarzen Haare, dass das eigentlich nichts zu bedeuten hat. Und weiter, ich liebe es, mit all meinen Freunden in der ganzen Welt Kontakt halten zu können, von Rosenheim bis Ecuador. Ich bin nicht süchtig, weil eine regelmäßige Nutzung von einer neuen Technologie, gerne von Alten oder Menschen, die sich mit dieser Technologie nicht auseinandersetzen, als Sucht bezeichnet wird. Ich glaube einfach, ich habe Facebook in meinen Alltag komplett integriert. Genauso wie einkaufen, Klopapier regelmäßig wechseln, Wäsche waschen, Freunde anrufen. Könnte er ohne Probleme aussteigen? Klar, sagt Daniel sofort. Nur gibt es keinen Grund dazu. Angst, vergessen zu werden, hat er nicht. Einladungen zu Partys würden dann halt per SMS kommen, glaubt er. Sein Blick geht zur Uhr. In 15 Minuten ist es Zeit, ins Büro zu fahren. Dann ein Blick zurück auf den Bildschirm. Aktuelle Nachrichten. Ein Freund zeigt das Foto seines Abendessens. Andere diskutieren über ein Fußballspiel und ein Musikvideo. Den Kopf auf die Hand gestützt, überfliegt Daniel die Postings. Also es gibt so Tage, da passiert im Leben meiner Facebook-Freundin scheinbar nichts. Und ich guck's mir trotzdem an, das ist natürlich irgendwie doof. Doch dann klickt er auf das Foto eines Bekannten. Der ist seit gestern Vater. Köhler lächelt. Ohne Facebook hätte ich das erst in ein paar Monaten erfahren, sagt er. Kurz vor 9, es geht zur Arbeit. Und da ist Facebook immer offen. Da gucke ich natürlich nicht immer drauf, aber die ist halt immer offen. Da guckt man dann schon so alle 20 Minuten, ja maximal alle 20 Minuten, also gerne auch mal alle 10 mal kurz drüber, ist irgendeine Nachricht reingekommen. Was ist denn Balboa? Noch ein Abstecher zum Kaffeeladen um die Ecke für den Coffee to go. Der Verkäufer an der Theke fragt einen anderen Kunden, ob er Balboa-Tänzer ist, glaubt ihn zu kennen. Ratlose Blicke auch bei Daniel Köhler. Und dann ein kurzer Smalltalk über die Unterarten des Swing. Das wäre jetzt was ich posten würde. Weißt du? Und ich da mal nachfragen würde bei meinen Freunden, so, ob er jetzt recht hat oder nicht. Auf dem Bahnsteig hält Daniel jetzt sein Smartphone in der Hand, schaut nach, ob es Neuigkeiten gibt. Sein Foto aus Kindertagen hat inzwischen mehr Beachtung gefunden. Ach, guck an. Zwei weiteren Männern gefällt mein Foto. Es könnten auch jetzt gerne mal ein paar Frauen liken. Es ist doch so süß. Bis zum Abend werden 9 Freunde das Bild geliked und 6 kommentiert haben. Die S-Bahn fährt ein, das Handy verschwindet in der Hosentasche. Ein paar Minuten später hält Daniel Köhler es wieder in der Hand. Eine Nachricht über Facebook. Ob er am Abend mit ins Kino kommen mag, er sagt zu. Das Handy wird er im Kino ausmachen und 2 Stunden lang eine Facebook-Pause einlegen. Wäre ich süchtig, dann könnte ich das nicht, meint Daniel. Bis zum Kinobeginn werden noch fast 12 Stunden vergehen. 12 Stunden, in denen Daniel alle paar Minuten seine Nachrichteneingang und die Statusmitteilungen seiner Freunde checken wird.